Kreide. Ein Stück Kreide auf einer Schultafel. Erinnerst du dich, Camille? Dieses durchdringende Quietschen von Kreide auf einer Schultafel. Nehmen wir an, dieses Stück Kreide ist blau. Und es zeichnet einen Kreis, Durchmesser knappe 2 Meter. Aber nicht auf einer Schultafel, sondern auf einer Straße, auf Granitpflaster. Auf einer Straße mitten in Paris. Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Fred Vargas. Das ist doch kein Job für die Kripo, mein Gott. Kreise um Kronkorken. Viktor, sieh dich vor, was treibst du jetzt noch vor dem Tor? Schwachsinn ist das. Nichts als Schwachsinn. Danglars, ein Mann ohne Intuition. Scheiß Intuition, sagt er. Aber die Kreise vermehren sich wie Unkraut. Seit 4 Monaten tauchen sie nachts auf den Bürgersteigen auf. Sie umrunden Gegenstände, die auf den Bürgersteigen liegen. Immer ein einzelner Gegenstand. Sie sind das einzige Opfer dieser eigenartigen Obsession. Kronkorken, eine Gemüsestiege, Büroklammern, Taschentücher, ein Vogelbein, ein Vanillejoghurt, der Kopf einer Puppe. Über 60 Kreise. Ich weiß, ein Kommissariat ist kein Auskunftsbüro. Trotzdem. Trotzdem was? Also ich habe mir gedacht, du probierst es einfach, vielleicht klappt es ja. Ich finde es sehr verlockend, die Dinge zu tun, die mir in den Sinn kommen. Sie sind neu in der Stadt, vielleicht sind Sie auch anders, anders als die anderen Bullen hier. Sie meinen nicht normal. Und stellen Sie sich vor, morgen habe ich tatsächlich einen Termin bei einem Psychiater. Sie gehen wegen dem Mann mit den blauen Kreisen zu einem Psychiater, habe ich recht? Sie überraschen mich. Ich habe nicht herumspioniert, Adamsberg. Alles liegt offen. Man muss es nur sehen wollen. Die ganzen Zeitungsausschnitte hier auf Ihrem Schreibtisch, die kenne ich. Alles Geschichten vom Mann mit den Kreisen. Das stimmt. Deswegen gehe ich zu ihm. Warum sind Sie aufs Kommissariat gekommen? Ich suche einen Typen, den ich nicht kenne. Warum suchen Sie ihn dann? Ich bin einer Frau auf der Straße nachgegangen und dann habe ich sie verloren. Daraufhin habe ich ein bisschen in einem Café herumgesessen und so bin ich ihm begegnet, dem schönen Blinden. Ich wollte mir eine Wohnung ansehen, die ich gern gemietet hätte. Aber sie war schon weg. Und Sie? Ich habe jemanden entwischen lassen, dem ich hinterher war. Eine Frau, der ich in der Metro gefolgt bin. Aber plötzlich war sie weg. Weshalb haben Sie diese Frau verfolgt? Ohne Grund. Ich verfolge eine Menge Leute. Wie heißen Sie? Charles. Charles Reyes. Unglaublich, was es so alles für Leute auf der Straße gibt. Allein die Gesichter. Man weiß nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Man müsste allen hinterhergehen, um es richtig zu machen. Jedenfalls, der Mann hat mir gefallen. Normalerweise mache ich mir keine Sorgen, wenn mir jemand gefallen hat. Ich bin mir sicher, dass ich ihm wieder begegnen werde, aber in diesem Fall nichts. Sie scheinen viel Zeit zu haben. Arbeiten Sie nicht? Sie werden es mir nicht glauben. Ich bin Mathilde Forestier. Die Meereskundlerin? Ja, und ich weiß auch, wer Sie sind, Herr Kommissar Adamsberg. Jean-Baptiste Adamsberg. Der heilige Johannes der Täufer vom Berge Adams. Sie sind gerade aus den Pyrenäen hierher versetzt worden. Ja, auch Ihren Namen kennt man. Oh ja, von lauter Morden in steinigen Dörfern und auf mineralischen Pfaden. Wissen Sie, die Dinge, geschehen bei Einbruch der Nacht. Im Meer, wie auch in der Stadt. Alles erhebt sich. Die Hungrigen wie die, die Schmerzen haben. Und diejenigen, die suchen. Sie glauben, dass ich suche? Ganz ohne jeden Zweifel. Und genau so verlässt auch der Mann mit den blauen Kreisen das Haus, wenn er Hunger hat. Er streift umher und plötzlich zeichnet er. Ich kenne ihn. Wie haben Sie das geschafft? Das werde ich Ihnen gerade sagen. Aber es ist komisch, man könnte fast meinen, er ließe mich ein bisschen machen, als ob er aus der Ferne zutraulich würde. Wenn Sie ihn eines Abends sehen wollen, dann kommen Sie zu mir. Die Kreise. Eines Tages wird die Sache größer werden. Die Sache in dem Kreis wird langsam größer werden. Frag nicht warum, Camille. Das ist wie mit dir. Seit 8 Jahren bist du weg, einfach verschwunden. Aber ich weiß, dass ich dich eines Tages wiedersehen werde. Und wenn es nur für eine Stunde ist, bevor ich verrecken muss. Und genauso ist es mit dem Mann mit den Kreisen. Seit 1 Monat werden die Kreise zahlreicher. Es beschleunigt sich. Darin liegt das Grässliche. Warum? Genau. Diese Kreise sondern Grausamkeit ab. Zwei neue Kreise. Der eine in der Rue Moulin Vert. Ein Streifenpolizist hat ihn entdeckt. Um einen Lockenwickler gezeichnet. Und der hier. Mit einem Strumpf in der Mitte. Hat eine Frau gemeldet. Viktor, sieh dich vor. Was treibst du jetzt noch vor dem Tor? Immer dieser Satz, verdammt. Und immer wieder dieser Satz. Wir können doch nicht von nun an jeden Morgen vor irgendwelchen Kreisen verharren. Die Sache wird größer werden. Ich hab's Ihnen gesagt, Danglar. Und wir werden das ganze Material brauchen über die Kreise. Tatorte, Fotos davon, Kreideproben, ganzen üblichen Kram. Das kann lange dauern. Dieser Patient gehört nicht zur Kategorie der gewöhnlichen Zwangsneurotiker, wenn Sie denn wirklich meine Meinung als Arzt hören wollen. Die Zwangsneurotiker folgen per Definition einem Zwang. Das darf man nicht vergessen. Können Sie mir folgen? Und weil sie zwanghaft handeln, sind die Zwangsneurotiker exakt, pedantisch und Ritualisten. Das ist der springende Punkt, nicht wahr? Bei dem Mann mit den Kreisen gibt es keinerlei Ritual. Nicht in der Wahl des Viertels, nicht in der Wahl des Zeitpunktes, nicht in der Anzahl der Kreise pro Nacht. Das ist der Bruch. Bei einem Zwangsneurotiker hängt nichts hiervon oder davon ab. Keine Banalität des Alltags kann stark genug sein, um mit dem unveränderlichen Ablauf seines zwanghaften Handelns zu konkurrieren. Dieser Zwangsneurotiker ist also nicht gewöhnlich. Könnte man sogar sagen, dass er gar kein Zwangsneurotiker ist? Alles, was ich mit meinem Interesse für den Mann sagen will, ist Vorsicht. Scherzt nicht mit dieser Zwangsneurose. Der Mann mit den Kreisen ist vielleicht ein sehr hellsichtiger Geist, der nicht anders zu reden vermag als in Form dieser Äußerungen, die zwar der Beweis für einen verworrenen Geist sind, der aber sehr ordentlich ist. Jedenfalls jemand sehr Starkes. Glauben Sie mir. Und ob ich ihm glaubte. Aber eins hat er mir nicht gesagt, Camille. Und das brauchte er mir auch nicht zu sagen, denn das wusste ich von allein. Die Verrücktheit des Mannes mit den Kreisen wurde von irgendeiner grausamen Eingebung gespeist. Und die Gegenstände in den Kreisen konnten nur zu einem Ziel führen, zu einer einzigen schmetternden Apotheose, dem Tod eines Menschen. Wie haben Sie mich gefunden? Die Polizei hat mir geholfen. Ein paar Telefonate, voilà. So, die Polizei. Na, dafür ist sie doch da, oder? Sie haben eine Wohnung gesucht. Und anscheinend suchen Sie immer noch, sonst wären Sie ja nicht im Hotel. Die Leute haben keine Lust, an einen Blinden zu vermieten. Sie haben Angst, dass der Blinde überall Dummheiten macht, dass er seine Teller neben den Tisch stellt und dass er auf den Teppich pinkelt, weil er denkt, er sei im Badezimmer. Mir dagegen kommt ein Blinder gelegen. Meine Arbeiten über den Stichling, den fliegenden Knurrhahn und vor allem über den stachligen Meerengel haben mir 3 Wohnungen übereinander eingebracht. Ich wohne im 2. Stock beim fliegenden Knurrhahn. Den Stichling hat eine komische Dame gemietet und beim Meerengel habe ich an Sie gedacht. Ich werde sie Ihnen günstig vermieten. Wieso günstig? Sie ist schön und groß, aber sie ist dunkel. Vor Schreck aufgerissene Augen. Ein ebensolcher Mund. der Kiefer fast ausgerenkt. Ein blauer Kreidekreis und eine Frau mit einer durchgeschnittenen Kehle. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Das übersteigt meinen Verstand. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, was der Typ im Hirn hat. Sie ist von einer Ratte umgebracht worden, Camille. Von einer menschlichen Ratte. Sie hat ihre Papiere bei sich. Der Mörder hat ihr nichts weggenommen. Madeleine Châtelain, geboren 1939. 51 Jahre alt. Noch was? Eine Strickzeitschrift, Taschenmesser, Brieftasche, Schlüssel, Taschenkalender. Das gestrige Datum, hat sie was notiert? Moment. Nein, keine Verabredung, wenn Sie das meinen. Haben Sie gesehen, was da nicht stimmt, Donclar? Ich weiß nicht. Mich stört, dass das rinnende Blut einen ganzen Teil des Kreidekreises bedeckt und fast ausgelöscht hat. Stimmt. Und die Hand der Dame liegt direkt am Strich des Kreises. Ja. Wenn er seinen Kreis gezogen hat, nachdem er ihr die Kehle aufgeschlitzt hat, hätte die Kreide vielleicht eine Spur im Blut hinterlassen müssen. Man könnte denken, der Kreis sei vorher gezogen worden. Und der Mörder hätte die Leiche danach reingelegt. Kümmern Sie sich um die Wohnung, die Nachbarn, um Bekanntschaften und Freunde der Dame. Um Ihren Arbeitsplatz, die Kollegen, Ihr Einkommen. Familie, Ihre Liebschaften, Zwistigkeiten und Erbschaftsangelegenheiten. Ja, ja, ich weiß. Das Übliche. Ist ein Mord so etwas wie ein zusammengeklumpter Haufen Fadennudeln? Reicht es aus, sie ins kochende Wasser zu werfen, um sie auseinanderzukriegen? Erinnerst du dich, Camille? Auseinander kriegt man es eher durch Wissen. Man muss sich vom Wissen leiten lassen. Irgend so etwas muss ich damals geantwortet haben. Ein bisschen Wissen, das wäre doch nett, wenn es allmählich in mir aufsteigen würde. Aber zuerst der Mann mit den blauen Kreisen. Charles, darf ich Ihnen Clémence vorstellen? Clémence wohnt jetzt seit wann eigentlich? Seit 3 Monaten, Madame Forestier. Seit 3 Monaten bei mir. Clémence, das ist unser neuer Mitbewohner. Charles. Ich bin sehr erfreut, Madame. Mathilde hat mir schon am Telefon von Ihnen erzählt. So? Was denn zum Beispiel? Ach, etwa von diesem Heiratsschwindler. Er hat mich dazu gebracht, mein Haus in Neuilly zu verkaufen. Und all mein Hab und Gut. Und was noch übrig blieb, habe ich in 2 Koffer gepackt. Du wirst nichts brauchen auf unserer Reise nach Ozeanien. Clémence ist so fröhlich nach Paris gekommen, zu ihrer Verabredung. Aber dann... Aber dann? Allmächtiger, habe ich gedacht. Jetzt bist du verlobt mit einem kultivierten Mann. Aber statt nach Ozeanien zu reisen, habe ich 8¼ Stunden in der Metrostation Saint-Dié-du-Bonton verbracht. Ich habe den ganzen Tag auf ihn gewartet. Schon am Morgen war mir Clémence aufgefallen. Etwas ist faul mit der alten Frau, habe ich mir gedacht. Ja, und auf der Suche nach einem Hotel bin ich dann am Abend durch diese Straße gekommen und habe das Schild Aloe gesehen, hier in diesem Haus. Und so habe ich Mathilde gefunden. Mhm. Seitdem wohnt sie hier und arbeitet ein bisschen für mich. Ja. Ordnet Dias, geht ans Telefon. Und wenn sie Zeit hat, studiert sie Kontaktanzeigen. Eine nette Hausgemeinschaft. Haben Sie schon auf welche geantwortet, Madame Clémence? Ja, auf 2354. Weshalb wollen Sie mich so dringend sprechen? Nach 10 Tagen... Haben Sie kein Radio gehört? Nein. Madame Forestier, ich möchte, dass Sie mich zu dem Mann mit den Kreisen führen. Heute Morgen wurde nur ein Katzensprung von hier in einem seiner Kreise eine Frau gefunden, mit durchgeschnittener Kehle. Eine brave, dicke Frau, die nicht im geringsten Verdacht irgendeiner Verworfenheit steht. Er hat einen schnelleren Gang eingelegt. Ich will ihn nicht festnehmen, aber ich möchte mit ihm sprechen. Das ist mir unangenehm, Adamsberg, weil dieser Mann und ich sind inzwischen ein bisschen vertraut miteinander. Zwischen Ihnen ist mehr als das, was Sie mir neulich erzählt haben? In Wirklichkeit habe ich ihn schon mehr als 12 Mal gesehen. Und ab dem 3. Mal hat er mich bemerkt. Aber er hat sich weiter von Ihnen verfolgen lassen. Ich bin häufig genug nachts durch die Straßen gezogen, um ein Gespür für Gefahr zu haben. Bei ihm nicht. Er ist klein, fast zierlich für einen Mann, schmächtig, gepflegt. Seine Züge sind beweglich, unbeständig, verworren, nicht schön. Er ist vielleicht 1,60 Meter. Wie zeichnet er seine Kreise? Von außen. Dann kniet er sich hin und schreibt diesen Satz. Victor, sieh dich vor. Genau. Und wenn er fertig ist, hängt er mich ab, jedes Mal. Ich habe ihm nie bis zu seiner Wohnung folgen können. Wie haben Sie ihn gefunden? Ach, keine Hexerei. Ich habe herumgehört, ein paar Journalistenfreunde, ein paar Zeugen angerufen. Die Zeit ließ sich eingrenzen, die Orte auch, allzu viele kamen nicht in Frage. Also habe ich mich nachts in verschiedenen Metrostationen postiert. Und bei der Saint-Georges hatte ich Glück. Ich werde Ihnen nicht sagen, dass das fabelhafte Arbeit war. Das wäre zu sehr Bulle. Aber doch, das ist fabelhafte Arbeit. Lassen Sie uns gehen, Adamsberg. Lassen Sie uns gehen, Adamsberg. So ist sie, eine seltsame Frau. Als die Metrogitter geschlossen wurden, war der Mann mit den Kreisen noch immer nicht aufgetaucht. Aber ich hatte genügend Zeit gehabt, Mathilde von dir zu erzählen, Camille. Und sie hat zugehört. Sie hat ganz genau zugehört. Ich hingegen war am Ende der Nacht voll wie eine Haubitze. Hör zu. Also, der Graphologe sagt, der Mann mit den Kreisen sei nicht verrückt, nicht mal seelisch gestört, ganz im Gegenteil. Er ist kultiviert, um sein Erscheinungsbild und seinen Erfolg besorgt, wiederum aber auch unerfüllt, außerdem aggressiv und zugleich verstellt. Der Mann ist alt, steckt in einer Krise, aber er hat sich unter Kontrolle. Er ist ein Pessimist, besessen von seinem Ende, also von seiner Ewigkeit. Entweder sei es ein Gescheiterter, der im Begriff ist, Erfolg zu haben, oder ein Erfolgreicher, der im Begriff ist, zu scheitern. Madame Forestier hat mich gebeten, hier bei Ihnen vorbeizugehen und eine Nachricht zu überbringen. Sie hat vor, einen Mann zu verfolgen, der die sagenhaften Drehbewegungen der Sonnenblumenstängel erforscht. Sie möchte gerne wissen, weshalb. Monsieur Rieu, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Morgen. Mathilde Forestier kann Sie heute nicht zur Metro Saint-Georges begleiten, wie ausgemacht. Das ist die Nachricht. Bitte warten Sie noch einen Augenblick, Rieu. Finden Sie es nicht auch merkwürdig, dass Mathilde Forestier die einzige Person ist, die den Mann mit den Kreisen gesehen haben will? Was soll das heißen? Vielleicht, dass Mathilde Forestier die Kreise malt. Douglas. Mein guter Douglas. Und nicht nur das. Vielleicht hat sie ja die arme Madame Châtelet umgebracht, oder... Dem der Bauch über die Hose hängt, der Po wie ein nasser Sack. Weshalb ist wohl der Mann mit den Kreisen letzte Nacht nicht aufgetaucht, als Sie beide auf ihn gewartet haben, Adamsberg? Hm? Aber er scheut sich nicht, solche Sätze sogar in Anwesenheit desjenigen abzulassen, den er beschuldigt. Und ich bin ihm sogar ein bisschen dankbar dafür. Eine zweite Frage ist, weshalb Monsieur Rieu ein paar Tage vor dem Mord bei Madame Forestier einzieht. Manchmal ist es gut, wenn einer keine Angst hat, andere zu verletzen. Oder, Camille? Sehr schön. Ich wohne seit 5 Tagen bei Mathilde Forestier zur Miete. Damit wissen Sie genauso viel wie ich, meine Herren. Keine Lust, Ihnen zu antworten. Keine Lust, mich zu verteidigen. Ich verstehe nichts von Ihrem verdammten Fall. Ich auch nicht. Trotzdem, warum haben Sie bei ihr wohnen wollen, Rieu? Verdammt, sie hat mich angerufen, um mir die Wohnung anzubieten. Übrigens mit ihrer Hilfe, meine Herren. Aber Sie haben mir erzählt, dass Sie eine Wohnung suchen. Und vorher haben Sie sich im Café neben Sie gesetzt. Wenn Sie blind wären, wüssten Sie, dass ich nicht in der Lage bin, jemanden in einem Café zu erkennen. Ich halte Sie für fähig, einen Haufen Sachen zu machen, zu denen man nicht in der Lage ist. Ich finde, wir sollten Mathilde Forestier suchen. Das werden wir nicht tun. Sie wird von ganz alleine wieder auftauchen. Stattdessen werden wir heute Nacht alle Metrostationen bewachen lassen. Der Mann mit den Kreisen wird wieder auftauchen. Und wir müssen abwarten. Was geht uns der Mann mit den Kreisen an, wenn er nicht der Mörder ist? Er, im Grunde ist uns dieser arme Kerl doch egal. Uns interessiert derjenige, der ihn benutzt. Und wenn's doch der Mann mit den Kreisen ist? Herr Kommissar, wer von uns beiden tappt hier eigentlich im Dunkeln? Ich glaube, wir werden uns hier weniger miteinander amüsieren als das letzte Mal, Adamsberg. Sie hätten besser daran getan, in den fliegenden Knurrhahn zu kommen. Wir hätten etwas getrunken und Clemence hätte ein Gericht gekocht von da, wo sie herkommt. Woher stammt sie denn? Aus Neuilly. Ja, aber keine Lust, Bestandteil des fliegenden Knurrhahns zu werden. Weil ein Polizist nicht mit seinen Verdächtigen zu Abend essen darf? Doch, im Gegenteil. Vertraulichkeit mit Verdächtigen gehört sogar zu den empfohlenen Dingen. Aber bei Ihnen herrscht ein ewiges Kommen und Gehen. Blinde, verrückte Alte. Ach, Adamsberg, Sie glauben doch nicht etwa, dass ich der armen Frau die Kehle durchgeschnitten habe. Stimmt. Ich habe für den Abend kein Alibi. Niemand beaufsichtigt mein Kommen und Gehen. Sagen Sie mir, was die arme Frau mir getan haben sollte. Jedem seine Geheimnisse, Madame. Mir ist nur eins wichtig, der Mann mit den Kreisen. Was wissen Sie über Charles Royer? Unmöglich zu sagen, wer von Ihnen beiden den anderen gesucht hat. Als Sie das erste Mal ins Kommissariat kamen, war nicht die Suche nach Charles der Grund, oder? Doch, ich habe ihn gesucht. Und ich hätte ihn ohne Ihre Hilfe nicht ausfindig machen können. Also, was spielen wir, Mathilde? Wen haben Sie gesucht? Mich? Ich habe einfach einen Brief erhalten. Ich erfahre gerade, dass Jean-Baptiste nach Paris berufen wurde. Bitte Sie nach ihm. Ein Brief von wem? Von wem reden wir? Von unserer schönen Herumtreiberin. Wir reden von Camille, meiner Tochter. Volltreffer. Soll ich sagen, ganz die Tochter? Oder ganz die Mama? Nein, Camille, so sehr unsere Mathilde es liebt, andere in die Irre zu führen, das muss nicht überprüft werden. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass diese Camille, von der wir hier reden, sich herumtreibt, herumgeistert. Man kriegt sie einfach nicht zu fassen. Ich kriege sie einfach nicht zu fassen. Das konnte niemand verhindern. Nein. Ein zweiter Mord war vorhersehbar, aber nicht zu vermeiden. Nein. Alle Polizisten von Paris hätten nicht ausgereicht, um ihn zu verhindern. Nein, verdammt nochmal, nein. Zeigen Sie mir das Foto. Genau wie die erste Leiche, er ragt nicht über den Kreis hinaus. Ein alter Mann, 72, ein pensionierter Arzt. Gérard Ponthieu, er ist nie aktenkundig geworden. Ein Kind von Landwirten im Département Indre, hat sich seinen sozialen Aufstieg offenbar hart erarbeitet. Ledig, keine Frauengeschichten, hat seit mindestens 30 Jahren in Paris gelebt, in der gleichen Wohnung, ein Leben ohne Heimlichkeiten. Er war gerade dabei, seine Wohnung aufzulösen. Er wollte in seine Heimat zurückkehren, hatte sich gerade ein kleines Haus dort gekauft. Ein harmloser Arzt aus dem Viertel. Ja. Er war in das Bett eines fieberkranken Kindes gerufen worden. Er praktizierte nicht mehr, aber manche frühere Patienten haben ihn noch immer gern um Rat gefragt. Genauso friedlich offenbar wie das erste Opfer. Aber es gibt einen großen Unterschied, Danglars. Dieses Mal ist ein Mann umgebracht worden. Das bringt uns jetzt aber weiter. Und wieder malt der Mann einen Kreis. Einen Kreis mit Kreide. Er setzt das Gespräch fort, Camille. Er wartet auf unsere Antwort. Übrigens, dieses Mal hat er zwei Halbkreise gezeichnet. Nicht wie sonst einen Kreis in einem Zug. Okay, in der ganzen Stadt bewachen jeweils zwei Mann die Metro Ein- und Ausgänge. Jetzt fangen wir auch noch an, deiner Mutter Ärger zu machen. Außerdem patrouillieren auf allen Straßen um die Stationen herum mehrere Männer. Ist das nicht zum Totlachen, meine kleine Camille? Nein, ich weiß, das ist nicht die Art, dir Kummer zu machen. Vergessen wir alles. Und das Haus von Madame Forestier in der Rue du Patriarche wird observiert. Die ganze Nacht. Wir setzen einfach die Ermittlung in Sachen Madame Forestier fort, ohne die Richtung zu ändern. Welche Richtung? Eine Richtung setzt einen Plan voraus und ich habe keinen Plan. Gut, Adamsberg, ich versuche nicht zu verstehen, weshalb ich heute Nacht das Haus nicht verlassen soll. Ist Clemence bei Ihnen? Sie ist wieder mal zu einem vielversprechenden Rendezvous aufgebrochen. Es ist immer das Gleiche. Entweder wartet sie stundenlang in einer Brasserie auf den Typen, ohne ihn zu sehen, oder aber der Typ macht auf der Stelle kehrt, wenn er sie entdeckt. In beiden Fällen kommt sie ziemlich zerstört nach Hause. Bitte verhalten Sie sich ruhig. Befürchten Sie etwas, Adamsberg? Er ist ein Ungeheuer. Ich habe geahnt, dass auch dieser Mord passieren würde. Und nicht eine Sekunde habe ich angenommen, irgendetwas dagegen tun zu können. Es ist schrecklich, aber es ist so, Camille. Es gibt Stadien der Ermittlung, in denen man nichts anderes tun kann, als abzuwarten, dass es geschieht. Dass das Irreparable geschieht. Um dann zu versuchen, daraus etwas Neues abzuleiten. Delphine Lenormand, geborene Vitrielle. Sie war 54 Jahre alt. Wie bei allen anderen Opfern fehlte auch bei ihr nichts. Handtasche, Papiere, alles da. Hier ist ein Foto von ihr. Sieht ganz hübsch aus, nicht wahr? Der Mann, der sie um die Schulter fasst, muss ihr Mann sein. Unmöglich, er trägt keinen Ehering, sie schon. Vielleicht ist er ihr Liebhaber, der Typ ist jünger. Das würde erklären, warum sie das Foto bei sich trägt. Der Name Lenormand sagt mir was. Augustin Louis Lenormand. Zwei Adressen. Eine im Collège de France, die andere in der Rue d'Aumale. Sie hatte seine Visitenkarte bei sich? Über diesen Lenormand wurde vor kurzem als Kandidat für einen Sitz in der Académie des Inscriptions et Belles Lettres gesprochen. Er ist Byzantinist. Spezialist für das Byzantinische Reich unter Justinian. Das wissen Sie? Sagen wir, ich weiß ein bisschen was über Byzanz. Und wieso? Mich interessiert das, das ist alles. Interessiert Sie womöglich auch das Byzantinische Reich unter Justinian? Offenbar. Wann war das, Justinian? Im 6. Jahrhundert. Vor Christus oder nach? Nach. Douglas. Du hättest ihn sehen müssen, Camille. Wie er in seinem tadellosen Jackett an ein Auto gelehnt steht, mit den Fingerspitzen in der Tiefe seiner Taschen mit Münzen klimpernd. Geldsorgen, vier Kinder und er mit ihnen allein. Nein, es sind fünf Kinder. Drei Zimmer und ein Gehalt. Ich schicke ihn gegen eins nach Hause. Den Rest kann ich alleine machen. Nun, Monsieur, ich höre Ihnen zu. Es tut mir sehr leid, Monsieur Lenormand. Es ist mitten in der Nacht. Sie haben eben eine schlimme Nachricht erhalten. Also, wenn Sie lieber erst morgen auf Fragen antworten. Nein, nein, stellen Sie sie. Was ist passiert und wie? Ihre Frau wurde in einem blauen Kreidekreis gefunden. Im 5. Arrondissement in der Rue Berthollet. Es ist relativ weit weg von hier. Victor, sieh dich vor. Warum stehst du vor dem Tor? Ist es das? In etwa, nicht ganz. Sie wissen also von dem Mann mit den Kreisen. Wer weiß nichts von ihm, Herr Kommissar. Historische Forschung schützt vor nichts. Es ist unglaublich. Ich habe gerade letzte Woche mit Delphine, meiner Frau, über den Verrückten gesprochen. Weshalb? Delphine war geneigt, ihn zu verteidigen, aber mich hat dieser Mann angewidert, ein Aufschneider. Die Rue Berthollet ist weit weg. Weit weg von wo? Von Ihrem Haus. Ach, im Gegenteil, es ist ganz nah. Delphine wohnte am Boulevard Montparnasse in der Nähe von Port-Royal. Muss ich Ihnen mehr dazu sagen? Bitte. Es ist jetzt fast 2 Jahre her, dass Delphine mich verlassen hat, um bei ihrem Liebhaber zu leben. Ein unbedeutender, einfältiger Typ. Seitdem lebe ich allein hier in diesem Kasten. Trotzdem haben Sie sie noch gesehen. Es ist schwer, ohne sie auszukommen. Aber seit 12 Jahren hat sie mich immer wieder betrogen. Man schäumt, aber man lässt schließlich die Arme sinken. Und am Ende weiß man nicht mehr, ob es Eigenliebe ist oder Liebe, was da wütend wird. Dann werden die Wutanfälle immer seltener und schließlich geht man wieder miteinander essen. Ganz freundlich. Ganz traurig. Sie müssten bitte Ihren Zeitplan von heute Abend schildern. Das ist unerlässlich. War es denn nicht dieser Verrückte? Doch, es war dieser Verrückte, aber ich brauche trotzdem Ihre Angaben. Du kannst mir glauben, manchmal gehe ich mir genauso auf den Wecker wie allen anderen. Wie dir. Wie Lenormand, der dann brav berichtet, bis etwa gegen 23 Uhr den Plan für seine Seminare im kommenden Semester ausgearbeitet, dann ins Bett gegangen, gelesen und schließlich geschlafen. Der Mann betrogen, gedemütigt, der neue Liebhaber imstande, mir meine Frau wegzunehmen. Ich verstehe Ihre Mechanismen, mein Gott. Aber müssen Sie so schlicht sein? Können Sie denn nicht anders denken? Komplizierter? Doch. Nehmen wir also an, dass wir uns wiedersehen müssen. Montag? Montag. Denken Sie für das Gespräch am Montag darüber nach, was Sie am Mittwoch, dem 19. Juni und Donnerstag, 27. Juni, jeweils abends gemacht haben. Am 19. und am 27. Das sind die Nächte der beiden Morde vorher. Aha. Magellan, ausgeschlafen? Es gab Bewegung. Wie angewiesen, habe ich mich bis heute Morgen 7:30 vor dem Haus versteckt. Na und? Hat die Dame des Meeres das Haus verlassen? Hat sie nicht. Sie hat gegen 0:30 das Licht ausgemacht. Und sonst? Die alte Clémence Valmont dagegen ist 3:05 schwankend nach Hause gekommen. Die stank vielleicht nach Schnaps. Ich habe sie gefragt, was passiert ist. Ich nehme an, sie hat den ganzen Abend auf eine Verabredung gewartet, hm? Genau. Sie gab an, in irgendeiner Brasserie gesessen zu haben. Aber der Kerl, auf den sie gewartet hat, ist nicht erschienen. Da hat sie sich einen angetrunken, ist eingeschlafen und der Wirt hat sie dann geweckt. Heute Morgen ist sie dann mit einem kleinen Koffer wieder aus dem Haus gekommen. Sie hat mir erklärt, sie habe die Nase voll von den Anzeigen und würde jetzt für 3-4 Tage zu einer Freundin ins Berry fahren. Ich verstehe Ihre Mechanismen, aber müssen Sie immer so schlicht sein? Weiß Gott, ich hätte triumphieren können, Camille. Denn nach allem, was wir mit unseren ergreifend schlichten Methoden herausgefunden haben, sieht es gar nicht so gut aus für unseren gelehrten Herrn aus dem fernen Byzanz. Der Liebhaber Ihrer Frau leitete zusammen mit seinem Bruder eine Werbeagentur. Er hat Ihre Frau zur Scheidung gedrängt, nicht weil sie ein Hindernis für ihn gewesen wären, sondern weil er Delphine einer Tyrannei entreißen wollte. Haben Sie eine Ahnung, was er damit gemeint haben könnte? Oder sollen wir lieber ihn fragen? Danglars nimmt ihn in die Mangel. Und ich lasse ihn machen. Jeder seiner Versuche, sich zu rechtfertigen, wird sofort von Danglars schneidenden Bemerkungen abgeschmettert. Sie haben Ihre Frau weiter für sich arbeiten lassen. Sie musste alle ihre Manuskripte durchsehen und abschreiben, ihre Aufzeichnungen ordnen. Und Delphine wagte nichts dagegen zu sagen. Sie hat sogar erklärt, es wäre ihr Recht, es würde ihr Gehirn ein wenig in Übung halten. Aber der Liebhaber ihrer Frau ist sich sicher, dass das nicht so ganz harmlos war. Dass sie vor lauter Angst vor ihnen schier umgekommen ist. Aber jetzt war Delphine fest entschlossen, endlich die Scheidung einzureichen. Le Nermand, wie ist das eigentlich mit dem Testament? Es gibt eines zugunsten ihrer Schwester. So. Nein, das gibt es nicht. Das bedeutet, dass alles Ihnen zufallen wird. Wertpapiere, einige Hektar Wald, 4 Häuser in Paris, zusätzlich zu dem, das Sie bewohnen, ein Landhaus. Was haben Sie in den 3 Mordnächten getan, Le Nermand? Ich habe gearbeitet, so. Jeden Abend, ja, und dann bin ich schlafen gegangen. An dem Abend, als Madeleine Châtelain ermordet wurde, hatte die Apothekerin im Haus gegenüber Nachtdienst. Sie hat gesehen, wie Sie das Haus verlassen haben, Le Nermand. Ja, möglich. Manchmal gehe ich abends noch raus, um ein Päckchen Zigaretten zu holen. Augustin Louis Le Nermand, Professor am Collège de France. Und was bleibt jetzt von ihm übrig? Ich habe Delphine geliebt. Monsieur Le Nermand, ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Der Untersuchungsrichter hat Sie unter Anklage gestellt. Geben Sie mir ein Stück Kreide. Ein Stück blaue Kreide. Aber es ist noch nicht zu Ende. Denn jetzt steht er auf. Jetzt steht er vor der weißen Wand. Oh, er nimmt sich Zeit, viel Zeit. Er überlegt. Und dann schreibt er, sehr schnell und in großen Buchstaben. Weißt du, was er schreibt? Victor, sieh dich vor, was treibst du jetzt noch vor dem Tor? Was treibst du jetzt noch vor dem Tor? Das ist eine hübsche Erinnerung für unser Büro. Ich kann Ihnen noch weitere Beweise besorgen. Meine Notizbücher, die Zeiten meiner nächtlichen Gänge, mein Stadtplan von Paris, voller Kreuze. Naja. Das ändert jetzt alles, nicht wahr? Ja, stimmt. Ich hatte keine andere Wahl mehr, als es Ihnen zu sagen. Es lagen zu schwere Anklagepunkte gegen Sie vor. Jetzt ist es anders. Wenn ich meine Frau hätte umbringen wollen, hätte ich das nicht in einem meiner Kreise getan. Das können Sie sich sicherlich vorstellen. Und noch dazu, ohne mir die Mühe zu machen, meine Schrift zu verändern. Es hat jetzt wohl keinen Sinn mehr, auf einen Sitz in der Akademie zu hoffen. Meinen Unterricht für das nächste Jahr brauche ich auch nicht mehr vorzubereiten. Das Collège de France wird mich nicht mehr wollen. Das ist normal. Siehst du, Camille, der Kreis schließt sich. Der Kreis aus blauer Kreide. Bloß diesmal stehst du selber drin. Stehst drin und kommst einfach nicht raus. Kommst einfach nicht rüber über diesen dünnen Strich. Ideologie und Gesellschaft unter Justinian. Haben Sie es gelesen? Ja, aber... Verrückte Schwarze. Schreiben kann er, das muss man ihm lassen. Aber er ist nicht unser Mann, das steht fest. Wir brauchen einfach einen neuen Anfang, anstatt stundenlang über seinen Büchern zu hocken. Fahren Sie nach Marcilly d'Anglas, da wo unser Doktor herkommt. Befragen Sie alle Leute, die Gérard Ponthieu gekannt haben können. Oh Gott, was stört Sie an dem Doktor? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass es außer ihm nur noch eine Sache gibt, die mir im Magen liegt. Das ist diese Modezeitschrift, die Delphine Le Normand bei sich hatte, als sie ermordet wurde. Und von der weiß ich noch weniger, warum. D'Anglas hat recht. Man muss sich bewegen, Camille. Und wenn man gar nichts mehr weiß, dann läuft man eben im Zimmer herum. Vielleicht kann man ja die Gedanken so durchrütteln, dass die Schweren zu Boden sinken und die Leichten an der Oberfläche bleiben. Was soll ich Ihnen sagen? Die geniale alte Dame, bei der ich in Marseille übernachtet habe, kannte Ponthieu. Gut genug? So gut jedenfalls, dass sie wusste, dass Gérard Ponthieu gegenüber einer, wie sie sich ausdrückte, eher hässlichen, aber durchaus reichen Apothekerstochter Verpflichtungen eingegangen war. Er brauchte Geld, um seine Praxis zu eröffnen. Genau. Dann hat er aber in der letzten Minute doch noch die Kurve gekratzt. Er hat sich wahrscheinlich gesagt, wenn er so schändlich anfangen würde, bräuchte er gar nicht erst zu hoffen, eine ordentliche Karriere als Arzt zu machen. Er hat das Mädchen am Tag nach der Verlobung verlassen und ihr einfach ein kleines Briefchen geschickt. Nicht weiter bedeutend, wenn man vom Namen des Mädchens absieht. Ah, Clémence Valmont nehme ich an. Exakt. Ich mache mir Sorgen, Adamsberg. Was wollen Sie in der Wohnung von Clémence? Das Vögelchen ist ausgeflogen. D'Anglas, geben Sie die Beschreibung von Clémence Valmont an alle Bahnhöfe, Flughäfen, Grenzstationen. Na, Sie wissen schon, das ganze Programm. Ja, ja. Und schicken Sie einen Wachposten her. Die Wohnung muss überwacht werden. Mache ich gleich, Chef. Haben Sie in der Zeitung gelesen, dass Le Normand von den Morden entlastet wurde und dass er der Mann mit den Kreisen war? Allerdings. Und ich habe sogar sein Foto gesehen. Es ist tatsächlich der Mann, den ich verfolgt habe. Aber wo ist Clémence? Warum suchen Sie sie? Sie ist gestern Abend von ihrem Besuch auf dem Land zurückgekommen. Sie war wieder ganz auf dem Damm und sehr adrett. Ich verstehe gar nicht, weshalb sie sich schon wieder verdrückt hat. Hat sie Ihnen schon mal von dem Verlobten erzählt, der sie plötzlich sitzen gelassen hat? Ja, mehr oder weniger. Es hat nicht so tiefe Spuren hinterlassen, wie man glauben könnte. Gérard Ponthieu, das zweite Opfer, war ihr Verlobter vor 50 Jahren. Sie spinnen. Als der Mann mit den Kreisen auftauchte, bot sich ihr die Gelegenheit. Sie hat ihr Nest verlassen und sich an Sie gewandt, Mathilde, um den Mann mit den Kreisen zu finden. Sie allein konnten sie zu ihm führen. Als erstes hat sie die dicke Frau ermordet, die sie nicht kannte, um eine Serie zu beginnen. Dann hat sie Ponthieu die Kehle durchgeschnitten. Und schließlich hat sie aus der Furcht heraus, die Ermittlungen könnten nicht schnell genug zu dem Mann mit den Kreisen führen und sich zu lange bei dem Fall des Arztes aufhalten, die Frau des Mannes mit den Kreisen abgestochen. Clémence letzter Mord hat sie direkt zu dem Mann mit den Kreisen geführt. Genau so, wie sie es vorhergesehen hatte. Clémence hat einen verworrenen, aber zugleich auch einen schlichten Geist. Gleichzeitig der Mann mit den Kreisen und der Mörder der eigenen Frau zu sein, genau das war zu viel. Das war einfach unmöglich, es sei denn, er wäre geisteskrank. Le Normand ist also freigelassen worden, sie hat es am Abend im Radio gehört. Le Normand stand nicht mehr unter Tatverdacht, jetzt konnte sich alles ändern. Ihr idealer Plan brach zusammen. Noch hatte sie Zeit abzuhauen. Plötzlich wissen wir es, Camille. Alles ist klar, geordnet, hell, weil wir es wissen. Wir müssen das Netz bloß noch zuziehen. Die kriminaltechnische Abteilung stellt Clémence Wohnung auf den Kopf. Nichts, bis auf einen winzigen Tropfen getrocknetes Blut an der Wand, hinten am Abflussrohr des Waschbeckens. Clémence muss irgendetwas gewaschen haben, denn dieser winzige Tropfen Blut stammt von Delphine Le Normand. 16 Tage. Man hätte sie finden müssen. Sie muss sich doch bewegen. Sie kann uns nicht entwischen. Und trotzdem ist es eine Tatsache. Sie entwischt uns. Ja, sie entwischt uns. Irgendwas stimmt da nicht. Ihre ganzen Nachbarn in Neuilly sagen alle dasselbe. 20 Jahre lang hat sie da gelebt und niemand weiß, ob sie irgendwo Freunde hat, wann genau sie eigentlich weg ist. Anscheinend ist sie nie in die Ferien gefahren. Es gibt so Leute, die ihr Leben leben und keiner bemerkt es. Wir werden sie finden. Nein, irgendetwas stimmt da nicht. Wir haben ja noch immer die Modezeitschrift. Immerhin gibt es in der Zeitschrift einen Artikel von Delphine Vitruel. Ist das etwa unsere Delphine? Ihr Mädchenname. Die Chefredakteurin hat mir erzählt, dass Delphine ganz regelmäßig bei ihrer Zeitung mitgearbeitet und beinahe jeden Monat Artikel über den Zeitgeist, die wechselnden Moden, über die Begeisterung für Reifrockkleider oder Strumpfnähte geliefert hat. Und das interessiert Sie? Enorm. Ich habe die ganze Sammlung gelesen, hat mich eine Menge Zeit gekostet. aber ich beginne, ein paar Sachen zu verstehen. Aber Le Nermont ist entlastet. Warum sich noch mit ihm beschäftigen? Sie verteidigen den Mann mit den Kreisen, Danglars. Ich mache nichts dergleichen. Ich beschäftige mich nur mit Clémence und lasse ihn in Ruhe. Ich beschäftige mich auch mit Clémence, nur mit Clémence. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Le Nermont niederträchtig ist. Du weißt es, Camille. Wer, wenn nicht du, dass ich zu den Steinen gehöre. Dort zwischen den Steinen habe ich gelebt. Haben wir gelebt. Und nur Paris konnte mir die Steine zurückgeben, als ich dort weg bin aus dem Gebirge. Nur Paris, die Stadt aus Stein. Natürlich gibt es hier Bäume, aber sie sind mir egal. Kümmerliche Büsche und unterirdisch wachsendes Gemüse sind das Einzige, was ich leiden kann. Und die Steine von Paris. Deshalb muss ich durch die Stadt traben und weiß nicht, ob sich die Gedanken ordnen oder verwirren. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich brauche Ihre Hilfe. Oh, Sie wissen, ich bin blind. Ja, darum geht es. Erzählen Sie mir von Clémence. Sie haben sie kennengelernt. Die arme Clémence. Was wollen Sie wissen? Bitte, Rie, alles, was Ihnen aufgefallen ist. Alle Wahrnehmungen, die Ihre Anwesenheit bei Ihnen hervorgerufen hat. Bemerkenswert fand ich Ihre Stimme. Ach, weshalb? Mathilde hat mir eine naive Frau beschrieben. Aber? Aber Ihre Stimme. Sie klang fanatisch und intelligent. Irgendwie hochentwickelt intelligent. Nur der Klang oder auch das, was sie sagte? Ihre Äußerungen klangen einfältig, aber hinter ihnen, in ihrem Klang, in ihrer Intonation, schwang irgendeine geheime Gelehrsamkeit mit, die eingesperrt war und ihren Atem vernehmen ließ. Wie ein Löwe in einem Dorfzirkus. Man hört sein Fauchen in der Nacht. Und man sagt sich, dieser Zirkus ist vielleicht doch nicht das, was man gedacht hat. Nein, sie hat nicht gefaucht. Aber da war noch etwas, Herr Kommissar. Dieses Warten. Weißt du, wie das ist, Camille? Die Luft ist geladen. Jeder Nerv spürt es. Deine Haut klebt. Aber du musst warten. Und dann mit einem Mal der Entschluss. Wir machen eine Reise aufs Land, Leute. Mit Danglars, einem Suchtrupp mit 8 Männern, Hunden und einem Gerichtsmediziner. Auf den ersten Blick würde ich sagen, eine ältere Frau, 60, 70 Jahre. Vor mehr als 5 Monaten durch eine Verletzung am Hals umgebracht. Und ganz gewöhnliche, schlichte Kleidung. Macht euch keine Hoffnung auf ihren Zahnarzt. Sie hat ein Gebiss ohne irgendeine Spur eines Eingriffs, soweit ich das habe erkennen können. Um die Frau zu identifizieren, werdet ihr ganz schön Zeit brauchen. Das ist Clémence Valmont, wohnhaft in Neuilly-sur-Seine, 64 Jahre alt. Unsinn, du hörst doch, was er sagt. Die Frau ist seit Monaten tot. Aber ich sage Clémence Valmont, wohnhaft in Neuilly-sur-Seine, nicht wohnhaft in Paris. Gibt es zwei mit demselben Namen? Zwillingsschwestern? Es hat immer nur eine gegeben, die da. Und dann gab es jemanden, der seit 2 Monaten bei Mathilde Forestier unter dem geliehenen Namen Clémence Valmont in der Rue des Patriarches wohnte. Jemand, der Clémence Valmont umgebracht hat. Wer? Ein Mann. Der Mann mit den Kreisen. Die Spitzmaus ist der Mann mit den Kreisen. Er ist es gewesen, der zunächst Clémence, dann Madeleine Chatelain, dann Gérard Ponthieu und schließlich seiner Frau die Kehle durchgeschnitten hat. Kommen Sie. Na klar, gehen wir ein Stück. Ich will Ihnen was zeigen. Dieses alte Rattenhirn. Ein höllischer Plan. Erst Kreise, lauter Kreise. Man glaubt an einen Verrückten, einen armen Verrückten, der von einem Mörder benutzt wird. Alles ist so verlaufen, wie er es bestimmt hat. Man hat ihn verhaftet und er hat sein zwanghaftes Kreidekreiszeichnen gestanden. Also wurde er wieder freigelassen. Und alle sind Clémence hinterhergerannt, der Schuldigen, die er für uns vorbereitet hatte. Eine Clémence, die seit Monaten tot war und die wir so lange vergeblich gesucht hätten, bis die Ermittlungen schließlich eingestellt worden wären. Bis heute hatte ich keinerlei Grund, mir sicher zu sein. Aber was hat sie hierher geführt? Charles Relier. Seine Beschreibung ließ nur einen Schluss zu. Und das passte irgendwie zu meiner Spur. Die Modezeitung? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Nein, Danglars. Relier hat mir erzählt, dass Clémence wie ein Mann redet. Nein. Die Kreise, Danglars. Ich habe sie gehasst. Erst recht, als mir der Psychiater bestätigt hat, dass es sich nicht um eine wirkliche Zwangsneurose handelt. Schlimmer, es war überhaupt keine Zwangsneurose. Nichts an diesen Kreisen deutet wirklich darauf hin. Deshalb also die variierten Zeichnungen. Mal ein Kreis in einem Zug, mal in zwei Zügen, manchmal ein Oval. Niemand, der zwanghaft handelt, kann solche Nachlässigkeiten hinnehmen. Die Anzahl der Kreise, die Orte, die Form. Der ovale Kreis in der Rue Berthollet, in dem Delphine Lenormand gefunden wurde, das war sein großer Fehler. Der Kreis war oval, weil der Bürgersteig zu schmal war. Aber der Kreis war da, weil es an dieser Stelle sein musste. Er muss lange gebraucht haben, um Clémence zu finden. Er musste eine Frau seines Alters ausfindig machen, von nichtssagendem Äußeren, die so abgeschnitten von der Welt lebte, dass ihr Verschwinden niemanden beunruhigen würde. Die alte Valmont aus Neuilly mit ihrem einsamen und leichtgläubigen Annoncen-Spleen war ideal. Sie verführen. Ihr das Blaue vom Himmel versprechen, sie davon überzeugen, alles zu verkaufen und mit zwei Koffern zu ihm zu kommen, wird ein Kinderspiel gewesen sein. Clémence hat nur mit ihren Nachbarn darüber gesprochen. Aber da sie nicht befreundet waren, waren sie bei ihrem Abenteuer auch nicht beunruhigt und alle hatten mal was zu lachen. Die arme Alte ist zur Verabredung erschienen, den Verlobten hatte nie jemand gesehen. Er hat sie umgebracht und ist hierher gekommen, um sie zu begraben. Warum hierher? Um jemanden unter die Erde zu bringen, muss man ruhige Ecken kennen. Die Forsthütte da hinten. Das ist das Landhaus von Lenormand. Der hat mich ganz schön verarscht, Mann. Und jetzt holen wir ihn uns. Ganz langsam. Er ist sich seiner Sache sehr sicher. Ich verstehe das nicht. Ich habe angenommen, dass alles geklärt ist zwischen uns. Ja, alles. Bis auf eine Frage. Warum sind Sie bei Madame Forestier eingezogen, Lenormand? Bitte? Wissen Sie das nicht mehr? Sie sind bei ihr eingezogen. Sie ist Ihnen gefolgt und das hat Sie beunruhigt. Also haben Sie sich in die Höhle des Löwen begeben, wie man so sagt. Das ist ja völlig verrückt. Sie sagen es, völlig verrückt. Kein Mensch würde so etwas glauben. Mathilde Forestier sieht sie ihre Kreise zeichnen und sie sieht die Spitzmaus unter ihrem eigenen Dach. Sie sieht sie in beiderlei Gestalt und tatsächlich, das klappt. Für sie handelt es sich um zwei völlig verschiedene Menschen. Und wie sollte das gehen? Ihre freien Wohnungen waren eine fantastische Gelegenheit. Na und weiter? Sie feilten sich ein Gebiss zurecht. Und ihre Augen? Ihre sind blau, die von Clémence waren braun. Kontaktlinsen? Ja, Kontaktlinsen. Dazu eine Mütze, die sie als Clémence niemals ablegten, nicht? Clémence Vogelscheuchenmütze, Handschuhe, aber das wissen sie ja alles selbst am besten. So eine Maskerade dürfte aber viel Zeit, viel sorgfältige Vorbereitung gekostet haben. Umgezogen haben sie sich auf dem Weg. Niemals haben sie ihr Haus als alte Frau verlassen, das Haus von Mathilde niemals als Lenormand. Aber die Feinheiten, die klären wir noch. Verlassen Sie sich drauf. Diesmal kriegen wir sie dran. Und dieser ganze Aufwand, weil meine Frau einen Liebhaber hatte? Finden Sie das nicht ein bisschen übertrieben? Mehr als 4 Monate vor dem ersten Mord hat er angefangen, die ersten Kreise zu zeichnen. Hören Sie zu, Adamsberg. Ich bin wirklich sehr interessiert am Schicksal der Spitzmaus, aber ich bin gerade dabei, das Haus zu verlassen. Um 9 möchte ich jemanden an der Gare du Nord zum Zug bringen. Ja, dann vielleicht später. Kommen Sie doch nachher auf ein Glas vorbei und muntern mich auf. Aufmuntern? Danglars, wie spät ist es? 8:20. Wieso? Zur Gare du Nord, so schnell Sie können. Verdammt, Adamsberg. Schnell, Mathilde, schnell. Ich bitte Sie. Sie ist es, nicht wahr? Lügen Sie mich nicht an. Welches Gleis? Das Gleis? Ach, verschwinden Sie! Wenn Sie sich nicht begegnet wären, würde sie vielleicht nicht andauernd abhauen. Sie haben keine Ahnung, so ist sie eben. Welches Gleis, verdammt nochmal? Gleis 14. Es ist dein Kopf, Camille. Es ist die Art, wie du den Kopf hältst und irgendetwas betrachtest. Vielleicht im Bahnhof. Dieser Ausdruck im Gesicht. Alles sehen zu wollen, ohne unbedingt etwas zu erwarten. Es ist die Zigarette zwischen deinen Fingern. Geh, Jean-Baptiste. Du musst kommen. Komm. Aber nein. Eine Stunde. Ich liebe dich. Lass mich jetzt fahren. Ich bitte dich, nur eine Stunde. Du weißt es sehr gut, Jean-Baptiste. Ich habe dich geliebt und Herrgott nochmal, das geht nicht einfach so weg. Halt fliegen schon. Fliegen einfach weg, wenn man drauf pustet. Eins kann ich dir im Vertrauen sagen, Jean-Baptiste. Du hast nichts von einer Fliege. Herrgott, nochmal, um Typen wie dich zu lieben, habe ich nicht die Kraft. Es ist zu schwer. Es tötet mir den Nerv. Man weiß nie, wo du bist. Wo deine Seele herumgeistert. Das bedrängt mich. Meine Seele geistert ja auch zu viel herum. Also macht sich alle Welt unaufhörlich Sorgen. Das weißt du alles, Jean-Baptiste. Au revoir, mein Lieber. Jetzt kam das selbsttätige Schließen der Türen, das Zurücktreten von der Bahnsteigkante. Ich kannte das alles. Ich begann, dem Zug hinterherzurennen und packte den Haltegriff. Polizei, rief ich dem Schaffner zu. Ich lief durch den halben Zug, bis ich sie gefunden hatte. Nein, ich würde nicht verrecken. Jetzt nicht. Ich würde sie wiedersehen. Eine Stunde. Sagen wir, wenigstens eine Stunde, bevor ich verrecke. Wo zum Teufel stecken Sie, Adamsberg? In Lille. So, in Lille? Ja, in einem Hotel. Ich nehme den nächsten Zug zurück nach Paris. Haben Sie Le Normand noch vor sich? Natürlich. Sagen Sie ihm, dass ich nicht die Absicht habe, jetzt zu verrecken. Ist das der Grund Ihres Anrufs? Das ist wegen der Modezeitung. Lesen Sie die Modezeitung, die Artikel von Delphine Vitruel. Und dann lesen Sie nochmal die Bücher des großen Byzantinisten. Tja, und was weiß ich dann? Dass sie die Verfasserin seiner Bücher war, sie allein. Er stellte nur das Material zusammen. Dank ihres Liebhabers wäre Delphine früher oder später der Sklaverei entronnen. Das wusste Le Normand sehr gut. Sie hätte sich irgendwann getraut, davon zu erzählen. Dann hätte alle Welt erfahren, dass der große Byzantinist nie existiert hat und dass der Mensch, der an seiner Stelle dachte und schrieb, in Wahrheit seine Frau war. Das war sein Motiv, Danglars, und nichts anderes. Sagen Sie ihm, dass es nichts genutzt hat, Delphine zu ermorden, und dass er daran krepieren soll. Warum dieser Hass, Adamsberg? Ich bin in Lille, und ich bin nicht fröhlich. Überhaupt nicht fröhlich, mein Lieber. Aber das geht vorbei. Das geht vorbei, da bin ich sicher. Sie werden sehen. Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord, nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Fred Vargas. Aus dem Französischen von Tobias Scheffel. Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel. Es sprachen Adamsberg, Ulrich Mattes, Adrien Danglars, Werner Wölbern, Mathilde, Uli Philipp, Clémence Le Normand, Ernst August Scheppmann. Sowie Astrid Fünderich, Torben Kessler, Felix von Manteuffel, Michael Tregor und Charles Wirz. Ton und Technik Wolfgang Rhein und Markus Krohl. Regieassistenz Konstanze Renner und Dagmar Schnürer. Musik Helena Rüegg. Regie Annette Kurt. Produktion Südwestrundfunk 2003. Dramaturgie Klaus Schmitz.